Das waren doch Tiere. Das eine war ein Gorilla. Aber das andere, ach, es waren sicher zwei Tiere aus dem Zoo. Und sie haben des Barons wertvollste Stücke entwendet. Ich muss dem Herrn Baron sofort Bericht erstatten. Wilde, gefährliche Zootiere in seinem Salon. Wie furchtbar. Alarm. Alarm!